Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Antarktika. Der Name beschwört Bilder herauf von seit Ewigkeiten gefrorenem Land. Einem erstarrten Kontinent, über den heulende Orkane toben. Ein Kontinent gefroren in der Zeit. Doch kein Eindruck könnte falscher sein. Die meisten Leute stellen sich vor, dass die Antarktis immer von diesen großen Eiskappen und den riesigen Gletschern bedeckt gewesen ist. Doch das ist ein recht junges Phänomen. Gemessen am Alter der Erde dauert die Herrschaft des Eises gerade einmal einen Augenblick, erzählt die Paläontologin Julia Clark. Ob Eurasien, die beiden Amerikas oder Australien, kein anderer Kontinent hat sich so tiefgreifend verändert wie Antarktika. Dabei umkreist die Antarktis schon seit mehr als 360 Millionen Jahren den Pol, liegt mal etwas versetzt, mal genau darüber. Die wenigen Steine, die der Eispanzer heute freigibt, zeugen meist von wärmeren Zeiten, von Wäldern und Sümpfen, in denen es von Leben wimmelte. Zwischen 2009 und 2016 war ich dreimal in der Antarktis und habe jedes Mal ein paar Inseln in der Weddellsee besucht, vor der Küste der antarktischen Halbinsel. Vega Island, James Ross Island, Seymour Island und Snow Hill Island. Schmelzende Gletscher, tauender Schnee und der fegende Wind geben auf diesen vier Felseninseln während der kurzen Sommerwochen Fossilien frei. Sie zeugen von früheren Zeiten, als es auf der antarktischen Halbinsel, die wie ein Finger in Richtung Südamerika zeigt, noch ganz anders aussah. Damals lebten dort Entenschnabelsaurier und Beuteltiere. Fossile Pollen, Blätter und Hölzer erzählen von Wäldern, in denen Nadelbäume wuchsen, Scheinbuchen und Ginkgos, Palmfarne und Moose, Farne und Schachtelhalme. Und in den warmen Meeren an seinen Küsten jagten gigantische Meeresreptilien nach Ammoniten und Fischen. The rocks that we dig in were the vast majority were deposited in the ocean. The only ones that would have been deposited. Die Steine, in denen wir graben, sind zumeist im Meer abgelagert, aber auch in der Gezeitenzone und in Flussmündungen. Die antarktische Halbinsel war damals, wie heute, festes Land. Von dort stammen die Fossilien der Landtiere, nach denen wir suchen. Aber sie sind so selten wie Nadeln im Heuhaufen. . 1892 hatte der norwegische Kapitän Carl Anton Larsen auf Seymour Island die ersten antarktischen Fossilien überhaupt gefunden. Stücke fossilen Nadelholzes. Es sind solche Zeugnisse aus vergangenen, wärmeren Zeiten, die Matthew LaManna und Julia Clark hierher locken. Matthew LaManna ist Wirbeltierpaläontologe und Julia Clark ist Spezialistin für Vogelevolution. Beide gehören zum Leitungsteam des Antarctic Peninsula Paleontology Project, das seit 2006 die Vergangenheit der Region zu entschlüsseln versucht. Wir suchen auf den Inseln nach jeder Art von Fossilien. Doch am meisten interessieren uns die von Landwirbeltieren, die am Ende der Saurier und zu Beginn der Säugetier-Ära gelebt haben. Es geht, wissenschaftlich gesprochen, um das Ende der Kreidezeit und den Beginn des Paläogens. Um die Zeitintervalle also, die das berühmte Massenaussterben einrahmen, das den Dinosauriern ein Ende setzte. Obwohl die Antarktis interessanterweise während der Saurierzeit ungefähr dort lag, wo sie auch heute ist, war sie damals ein vollkommen anderer Ort. Dass sie heute von tausenden Metern Eis bedeckt ist, hat viel mit der Plattentektonik zu tun. Antarktika war während 99% ihrer 3,8 Milliarden Jahre alten Geschichte Teil von etwas Größerem. Zuletzt das Herzstück des Südkontinents Gondwana, der vor 200 Millionen Jahren zu zerfallen begann. Afrika, Arabien und Madagaskar, Indien, Neuseeland, Australien und Papua-Neuguinea lösten sich und trieben langsam fort. Dann kollidierten Indien und Eurasien und auch Afrika und Europa. In den Knautschzonen begannen sich der Himalaya und die Alpen aufzufalten. Die jungen Gebirge kurbelten die Verwitterung an und sie begann immer mehr Kohlendioxid aus der Luft zu ziehen. Auf der ganzen Welt wurde der Treibhauseffekt schwächer. Vor 50 Millionen Jahren bildeten sich dann in den antarktischen Hochgebirgen die ersten Gletscher. Die Gebirgsbildungen liefen weiter, der Treibhauseffekt wurde immer geringer und die Gletscher wuchsen. Vor 34 Millionen Jahren begann deshalb der Meeresspiegel spürbar zu fallen. Ehemals wasserbedecktes Kalkgestein lag frei und verwitterte nun ebenfalls. Der Kohlendioxidgehalt in der Luft sank weiter, wieder wurde es kälter. Dann riss vor 23 Millionen Jahren die letzte Landverbindung der Antarktis, die mit Südamerika. Danach rauschte ein Ring aus kaltem Meerwasser um das Land über dem Pol und isolierte es. Der Kohlendioxidgehalt fiel auf ein Minimum und schließlich siegte das Eis. Doch noch ist es nicht so weit. Noch stapfen Dinosaurier durch Antarktika. Der Treibhauseffekt sorgt dafür, dass es warm ist. Es ist dort wohl ziemlich regnerisch. Und dank eines Binnenmeers wird es selbst im Landesinneren nicht harsch. Am Ende der Saurierzeit waren die Durchschnittstemperaturen in der Antarktis vielleicht mit denen in Seattle oder Vancouver vergleichbar. Mit warmen Sommern und recht milden Wintern, vermutet Lamanna. Die Fossilien verraten, dass gegen Ende der Kreidezeit ganz unterschiedliche Dinosaurier auf dem Kontinent über dem Pol lebten. Etwa die Hadroh- oder Entenschnabelsaurier, Pflanzenfresser, die aus Eurasien und Nordamerika stammen. Ein anderer Pflanzenfresser war Antarctopelta, ein stämmiger, relativ kleiner Saurier, nur 4 Meter groß, von Kopf bis Fuß mit Knochenplatten gepanzert. Zwar gab es in der Antarktis unter den Dinosauriern auch Raubtiere, doch es waren vor allem die Pflanzenfresser, die sich dort wohlfühlten. Selbst die langhalsigen Titanosaurier, die zu den Giganten der Kreidezeit zählten. Um Pflanzenfresser von einer solchen Körpermasse zu ernähren, muss schon viel wachsen. So sehr Antarktika damals von den Temperaturen her selbst riesigen Pflanzenfressern ein Zuhause bot, was war mit der polaren Winternacht? Wie konnten da Pflanzen wachsen, Dinosaurier leben? Ein halbes Jahr Dunkelheit, ohne Photosynthese und damit ohne Primärproduktion. Heute gibt es nirgends auf der Welt einen Ort, an dem solche Verhältnisse herrschen. Many people have tried to come up with explanations for how it all might have worked. Wie die Lebewesen die warmen Polarnächte der Kreidezeit überlebten, ist ein Rätsel, bestätigt Ross McPhee vom American Museum of Natural History in New York. Erstmal zu den Pflanzen. Wie könnten die mit diesen Bedingungen klargekommen sein? Vielleicht könnte uns da die Arktis heute als Vorbild dienen. Am Ende der Wachstumsphase im Sommer stellen sich die Bäume auf die winterliche Ruhephase ein. Und obwohl es extrem kalt wird, überleben sie aufgrund ihrer Anpassungen und treiben wieder aus, sobald es wieder wärmer wird. Und das Leben geht weiter. Anhaltspunkte, wie die Pflanzen das geschafft haben könnten, geben die Funde eines 260 Millionen Jahre alten Waldes im transantarktischen Gebirge. Die Jahresringe, die in dem versteinerten Holz erhalten geblieben sind, gaben den Paläontologen Hinweise auf die Tricks, die die Pflanzen für das Überleben in der warmen Polarnacht entwickelt hatten. Der Geowissenschaftler Erik Gulbrandsson, der die Baumringe untersuchte, fand heraus, dass der Übergang zwischen der aktiven Wachstumsphase im Sommer und der Ruhephase im Winter sehr schnell abgelaufen sein muss. Innerhalb eines Monats stellten die Bäume sozusagen von Mitternachtssonne auf Finsternis um. Die Bäume heute brauchen dafür ein Vielfaches an Zeit. Wie es die Tiere gehalten haben, lässt sich schwerer abschätzen. Doch auch hier haben die Paläontologen inzwischen einen Ansatzpunkt. Auch in den Knochen der Dinosaurier gibt es so etwas wie Jahresringe. Denn wie die Bäume stellten sie für ein paar Monate ihr Wachstum ein. Sie könnten Winterschlaf gehalten, ihre Körperfunktionen also weit herabgefahren haben, um den Winter bis zur nächsten Wachstumsperiode zu überstehen. Winterschlaf ist keineswegs ein Phänomen kalter Klimazonen. So ziehen sich heute die Fettschwanzmakis auf Madagaskar während der nahrungsarmen Trockenzeit in Baumhöhlen zurück und stellen ihre Körper auf Sparflamme um. Die Lemuren sind dann kalt, unbeweglich und atmen höchstens alle paar Minuten einmal, während es draußen heiß ist. Es ist Hochsommer, doch der Nebel hüllt Seymour Island wieder einmal in nasskalte Watte. Während im Winter die scharfen Winde die gefühlten Temperaturen auf minus 60 Grad Celsius absinken lassen, steigt das Thermometer nun auf plus 1 Grad Celsius. Der Permafrost beginnt zu tauen und der Boden verwandelt sich in eine Schlammwüste, die das Laufen mühsam macht. Doch das hält die Paläontologen nicht ab, denn Seymour Island gilt als ein wichtiger Schlüssel zu diesem Teil der Erdgeschichte. Unter anderem zieht sich quer über die Insel durch den Fels eine seltsame Lage. Sie scheint nur aus toten Fischen zu bestehen und abgestorbenen Muscheln. Seymour Island ist einer der wenigen Plätze auf der Welt, wo wir eine durchgehende Sequenz von fossilführenden Schichten haben, die vom Ende der Saurierzeit in die der Säugetiere reicht. Datieren konnten wir sie anhand einer Iridium-Anomalie. Matthew LaManna spricht nicht von irgendeiner erhöhten Konzentration des Elements Iridium, die vom Einschlag irgendeines Meteoriten oder Asteroiden auf der Erde erzählt, sondern es geht um die Iridium-Anomalie. Sie entstand bei dem Einschlag, der die Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren von der Erde fegte. Direkt oberhalb dieser Iridium-Anomalie ist eine Lage, die aus toten Fischen, aus Unmengen an toten Fischen besteht. Einige Paläontologen haben deshalb darüber spekuliert, dass die Tiere, die in dieser Lage zu Fossilien versteinert sind, durch die Fernfolgen des Einschlags im Golf von Mexiko starben. Wir könnten hier die Opfer des Massenaussterbens am Ende der Kreidezeit vor uns haben. Vor 66 Millionen Jahren lösten der Staub der zertrümmerten Gesteinsmassen und der Ruß der globalen Flächenbrände einen planetaren Winter aus. In einer Welt, die wahrscheinlich kein Eis kannte, fielen die Temperaturen stark ab. Monatelang wurde es nicht mehr hell. Die Dinosaurier fielen einem Massenaussterben zum Opfer, zusammen mit vielen anderen Tieren, darunter auch fast alle Vogellinien. Bis auf eine. Obwohl nur ein enger Meeresarm Seymour Island und Vega Island trennt, könnten die beiden Inseln unterschiedlicher nicht sein. Während auf Seymour Island ein scharfer Wind den Schnee von den Felsen fegt, wird Vega Island von Eiskappen und Gletschern beherrscht. Felsspitzen und freie Bergkämme, auf denen die Wissenschaftler ihre Grabungen machen können, sind rar. Es ist eine herbe Landschaft, wunderschön, doch abweisend. Die Arbeit dort ist nicht unbedingt angenehm. Die Luft ist feucht, Kälte kriecht in die Knochen. Wie anders war es vor 70 Millionen Jahren. Damals bildeten die Gesteine von Vega Island den Boden eines warmen Ozeans. The environment that is represented in the rocks on Vega Island is a near-shore environment. Die Felsen von Vega Island sind in Landnähe entstanden. Von dort stammen Unmengen an Blättern, die wir fossilisiert in den Steinen finden. An Land müssen Wälder gewachsen sein. Wir stoßen aber auch immer wieder auf Fossilien von Ammoniten, von Fischen und großen Meeresreptilien, die dann wenig später zusammen mit den Dinosauriern ausgestorben sind. Vor allem aber erzählen uns die Steine etwas über die Evolution der Vögel. But one of the key things about this site is that it tells us about the evolution of birds. Und Vögel sind nichts anderes als lebende Dinosaurier. What we haven't known is essentially why. Wir wissen nicht, warum die Ahnen der modernen Vögel das Massenaussterben überlebt haben, während alle anderen hinweggerafft wurden. Doch die Antarktis und vor allem Vega Island öffnen uns ein einmaliges Fenster in die Vergangenheit. Von dieser Insel stammen die besten Fossilien, von denen wir wissen, dass sie mit den modernen Vögeln verwandt sind. Es geht um Vegavis Iyai, erzählt Julia Clark von der University of Texas in Austin. So the story of the discovery of this fossil actually goes back. Die Geschichte dieser Fossilien reicht 30 Jahre zurück. Argentinische Paläontologen haben zwei Exemplare auf Vega entdeckt. Ich habe ein Fossil untersucht und herausgefunden, dass es eine neue Art ist, eben Vegavis Iyai. Vegavis war ein früher moderner Vogel der Kreidezeit. Er wies etliche Merkmale moderner Enten und Gänse auf, insbesondere am Schultergürtel und Becken, an den Flügelknochen und Unterschenkeln. Julia Clarks Analyse des fossil überlieferten Stimmorgans hat sogar verraten, dass er wie eine Gans geklungen haben muss. Die lange Polarnacht dürfte Vegavis nichts ausgemacht haben. Vegavis war ein Tauchvogel. Er wird sich seine Nahrung wohl aus dem Meer geholt und von Fischen und Algen gelebt haben. Dass Vegavis vor etwa 66 bis 68 Millionen Jahren und damit eindeutig vor dem Massensterben am Ende der Kreidezeit gelebt hat, macht ihn als ältesten bekannten Vertreter der modernen Vögel besonders interessant. Zum einen beweist er, dass er bzw. seine Linie schon aus der Kreidezeit stammt und sich nicht, wie lange vermutet, erst nach der Katastrophe später entwickelt hat. Doch vor allem könnte Vegavis eine besonders spannende Geschichte erzählen. Anders als überall sonst auf der Welt scheint in der späten Kreidezeit die Vogelfauna in der Antarktis von Angehörigen der modernen Linien und ihren Verwandten dominiert worden zu sein. Und das eröffnet eine faszinierende Möglichkeit. Da wir keinen fossilen Vogel von irgendeinem anderen Ort der Welt kennen, der das Ende der Kreidezeit überlebt hätte, ergibt sich die faszinierende Möglichkeit, dass die modernen Vögel aus der Antarktis stammen. Die Hypothese? Die Ahnen der modernen Vögel überlebten in der Antarktis, weil sie bereits durch die Polarnacht an die Lebensbedingungen gewöhnt waren, die nach dem Asteroideneinschlag herrschten, erläutert Matthew LaManna. Dass ausgerechnet diese damals so unbedeutende Vogelgruppe von Vega Island überlebt hat, ist möglicherweise kein Zufall, sondern sie war für die Verhältnisse unmittelbar nach dem Asteroideneinschlag, der die Kreidezeit beendet hat, bestens geeignet fürs Überleben. Und die Evolution der Vögel ging anscheinend schnell voran. 5 Millionen Jahre nach dem Massenaussterben tauchte der erste Pinguin auf Seymour Island auf. Er muss seinen Weg mit den Strömungen vom damals nicht weit entfernten Neuseeland hierher gefunden haben. Diese Pinguine lebten in einer viel wärmeren Umwelt als ihre Nachfahren heute. Es gab damals viele unterschiedliche Pinguine. Manche wurden 1,5 Meter groß, während andere winzig blieben. Diese große Vielfalt entwickelte sich in einer Welt, die bereits kühler war als während der Kreidezeit. Doch es gab noch nicht viel Eis. Die Pinguine hatten nichts mit Eis zu tun. Und wie überall auf der Welt ging auch in Antarktika nach dem großen Sterben das Leben weiter. Die Dinosaurier waren verschwunden, doch andere Tiere kamen nach. Und auch hier waren große, wenngleich nicht mehr ganz so große Pflanzenfresser darunter, erzählt Ross McPhee. Wir finden in Antarktika Angehörige der südamerikanischen Huftiere, ausgestorbene Säugetiere, die Ähnlichkeiten mit Kamelen oder Flusspferden hatten und die weitläufig mit den modernen Pferden und Tapiren verwandt sind. Diese Huftiere, von denen einige recht groß sind, haben es geschafft, wohl über eine Landbrücke aus Südamerika in die antarktische Halbinsel einzuwandern. Über Hunderte von Millionen Jahren hinweg war Antarktika kein isolierter Kontinent gewesen, sondern eine Brücke zwischen den Kontinenten, die heute voneinander getrennt sind. Auch die Beuteltiere hatten diese Brücke genutzt, nachdem sie vor 125 Millionen Jahren in China entstanden waren und sich dann über die beiden Amerikas bis nach Australien und Papua-Neuguinea ausgebreitet hatten. Antarktika verband Kontinente, bis durch die Plattentektonik alles auseinanderbrach und die alten Wanderwege zerstört wurden. Tausende von Kilometern entfernt wurden Gebirge aufgetürmt und all die tiefgreifenden Veränderungen im System Erde angestoßen, die Antarktika schließlich gefrieren ließen. Auf dem Kontinent über dem Pol änderte sich alles. The fossils that we do have of mammals coming from Die Fossilien, die wir auf Seema Island finden, zeigen uns, dass sich in der Antarktis nach dem Massenaussterben am Ende der Kreidezeit wieder ein vielfältiges Ökosystem entwickelt hatte. Doch dann setzte die Abkühlung ein, die immer wieder einmal unterbrochen war von etwas wärmeren Phasen. Bis vor 35 Millionen Jahren lebten Landsäugetiere in Antarktika. Doch dann verlieren sich ihre Spuren. Wir vermuten, dass es da zu kalt für sie geworden war. Und sie konnten bis heute nicht zurückkehren. Die Zeit der Spezialisten begann. Heute fallen die Temperaturen im Winter ins für Menschen Unerträgliche ab. Im Landesinneren überleben höchstens winzige Fadenwürmer, Springschwänze und die Flechten, die die Nunatak überziehen, die Spitzen der alpenhohen Gebirgsketten, die aus tausenden Metern Eis herausragen. Selbst an den Küsten bleiben dann nur die Kaiserpinguine zurück. Alle anderen fliehen in angenehmere Gefilde. Das grüne Antarktika von einst, es ist verschwunden. Sie hörten Antarktika, gefroren in der Zeit, von Dagmar Rührlich. Regie führte Eva Demmelhuber. In der Technik war Christian Schimmöller. Es sprachen Beate Himmelstoß, Carsten Fabian, Christian Schuler und Hemmer Michel. Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.